dein Blick reichte und ich fühlte, das muss Liebe sein. Mir war sofort klar, ohne dich geh ich nie wieder heim. Fing an, Lieder zu schreiben, meine Gefühle zu zeigen. Ich musste dich einfach lyrisch beschreiben, denn du bist nicht von dieser Welt. Dein Aussehen in Worte zu fassen ist das gleiche wie von einer Cremetorte zu naschen. Zuckersüß, der Glanz, den du versprühst, der ist sagenhaft. Du bist der Grund, dass ich mal wieder seit Jahren lach. Brauche nichts anderes, du bist alles, was ich brauche. Meine Vertraute, deren Gesicht ich sehe, wenn ich in den Himmel schaue. Ein Leben ohne dich hat keinen Wert für mich. Es wäre schwer für mich, weil jeder größte Teil meines Herzens bist. Ohne Frage, du bist meine Traumfrau, für die ich eine ganze Welt nach ihren Wünschen aufbau. Das ist True Love, bis in die Ewigkeit. Du bist der Stern im Himmel, der für mich auf ewig scheint. Schreibe dir einen Liebesbrief mit über 1000 Seiten, dubiosen Wörtern und 1000 Liebesbeweisen. Ich danke Gott dafür, dass es dich gibt, und sage dir hiermit, dass ich dich lieb.